Um was es ging, wussten die Brüder Hochgrad Freimaurer. Bruder und Illuminat Goethe schrieb am 22.06.1784 an Jude, Bruder und Illuminat Bode, Zitat: Glaube mir, unsere moralische und politische Welt ist mit unterirdischen Gängen, Kellern und Kloaken miniert, wie eine große Stadt zu sein pflegt, an deren Zusammenhang wohl niemand denkt. Mir und dem, der einige Kundschaft hat, ist begreiflich, wenn da einmal ein Rauch aus einer Schlucht aufsteigt und hier wundersame Stimmen gehört werden. Zitat Ende. In diesen Zusammenkünften in Paris und 1785 und 1787 und in Frankfurt 1786 wurde die Revolutionierung weiter vorbereitet und der Königsmord beschlossen. Der Jude blieb an der Arbeit mit religiösem Eifer, obschon ihm Frankreich erhebliche Rechte eingeräumt hatte. Doch das genügte ihm nicht, er wollte nun erst recht herrschen. Auf den Zusammenkünften in Paris spielte der Jude Weishaupt eine führende Rolle. Die französische Revolution, die im Jahre 1789 durch den Sturm auf die Bastille am 14. Juli einsetzte, war das Werk der Freimaurerei. Bruder Ohr schreibt 1916, Zitat: Auf diesen Zusammenhang ist die französische Maurerwelt stolz. Felix Portal erkennt ausdrücklich an, dass die Maurerei die französische Revolution vorbereitet und hervorgerufen habe. In den Logen wurden die Mittel studiert, um dem Verfall, an dem die Gesellschaft des Ancien Regimes litt, wieder aufzuhelfen. Die Verfallserscheinungen hatten unter Ludwig XVI. Nachgelassen. Die Logen arbeiteten also daran, den Verfall zu fördern. Von der Loge nahm die französische Revolution ihren Ausgang. Zitat Ende. Bernardin, ein Hochgradbruder in Frankreich in unserem Jahrhundert, feiert die französische Revolution als die Fleischwerdung des Wortes Freimaurerei. Er sagt, Zitat: Die Freimaurerei war es, die unsere Revolution vorbereitet hat, die größte von allen Volksheldengesängen, die die Weltgeschichte in ihren Jahrbüchern verzeichnet hat, und der Freimaurerei kommt die erhabene Ehre zu, diesem unvergesslichen Ereignis die Formen geliehen zu haben, in der ihre Grundsätze Fleisch geworden sind. Zitat Ende. Die Bastille hatte als Gefängnis keinerlei Bedeutung. Es waren keine Zuchthäusler zu befreien. Der Sturm auf die Bastille sollte den Tod des letzten Großmeisters des Tempelordens Molay rächen. Dieser kabbalistisch verjudete okkulte Ritterorden war zu Beginn des 14. Jahrhunderts von Philipp dem Schönen von Frankreich aufgehoben und dabei eine große Anzahl seiner Mitglieder und auch der Großmeister Molay durch Rechtsspruch zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilt worden. Der Großmeister Molay soll in der Bastille gefangen gehalten worden sein. Die große Landesloge der Freimaurer von Deutschland knüpft in dem Ritual ihrer Hochgrade an diesem Tempelherrenorden an. Kaiser Friedrich III. Gegenüber hatte sie solch Zusammenhänge abgestritten. Wir kennen die Volksheldengesänge der Französischen Revolution. Wir kennen die unvergesslichen Formen der Fleischwerdung des Wortes Freimaurerei. Es war ein Massenmorden ohnegleichen, gerichtet gegen die blonde, führende Oberschicht Frankreichs, soweit sie nach der Bartholomäusnacht und der Vertreibung der Hugenotten noch in Frankreich vorhanden war. Es war ein Massenmorden der Freimaurer, die für den Juden ihre Schuldigkeit getan hatten, durch die höheren Grade. Und es stand dahinter grinsend er selbst, der Jude, der seine Herrschaft in Frankreich festigte, stand hoch erfreut England, das die politische Macht Frankreichs zusammenbrechen sah und in der Beherrschung der Meere keine Rivalen mehr hatte, dabei aber nicht ahnte, dass Judas letzte Ziele auch gegen seine Macht gerichtet waren. Der Umsturz in Frankreich hatte in einer Zeit eingesetzt, als Bruder König Ludwig XVI., der von den besten Absichten für sein Volk erfüllt, im Begriff war, die Schäden des Ancien Regime auf unblutigem Wege zu beseitigen und Frankreich den Franzosen zu erhalten. Auch sein Verhängnis war, dass er das Spiel nicht durchschaute, das seine freimaurerische Umgebung mit ihm trieb. Einen Tag vor seiner Ermordung sagte der König, Zitat: Das alles wusste ich bereits vor 11 Jahren. Wie kam es nur, dass ich nicht daran glaubte? Zitat Ende. Die Fürsten Europas, die beinahe alle den Levitenschurz trugen, erkannten nach dem Ausbruch der Revolution zu ihrem Schrecken, was es mit der Arbeit der Philosophen, der Freimaurer und der Fleischwerdung der freimaurerischen Ideen für eine Bewandtnis hatte. Herzog Ferdinand von Braunschweig, Onkel des Verräters von Valmy, seit beinahe 20 Jahren Nationalordensmeister in Deutschland, sandte 1792 in größtem Erschrecken ein langes, ausführliches Manifest an die nicht erschrockenen Brüder, die ihm unterstanden. Er zählt die Verbrechen der Freimaurer auf, ohne zu erkennen, dass sie das geheime Wesen der eingeweihten Freimaurer sind, meinte er, dass die Abtrünnigen im Bunde alle diese Frevel begehen und begehen werden, solange sie besteht. Der Nationalordensmeister sagt, Zitat, »Geschehen ist dies alles und geschieht es noch, aber man bemerkt, dass die Fürsten und die Völker nicht wissen, wie und durch welche Mittel dies geschieht. Wir sagen ihnen daher frei, eure Stimme müsst ihr erheben, um die Völker und die Fürsten zu belehren, dass niemand als abtrünnige Sektierer, und das sind an erster Stelle die Hochgrade und die unsichtbaren Väter unseres Bundes, die Urheber aller gegenwärtigen und noch bevorstehenden Revolutionen gewesen sind und noch sein werden. Unsere Herzen zittern, da wir euch dies sagen müssen. Ewig verborgen hätten diese Worte der Welt bleiben sollen, aber die höchste Gefahr fordert ein lautes Bekenntnis. Schwindel und Wahnwitz gehen aus geheimen Kreisen in die Welt aus, ein scheußliches Chaos von niedrigen Leidenschaften wälzt sich von Kreise zu Kreise fort und bildet bereits ein Ungeheuer, dem erst Generationen sein grässliches Haupt abschlagen können. Zitat Ende. Die Brüder Kaiser Leopold, Friedrich Wilhelm II., König von Preußen, Gustav III., König von Schweden und andere Fürsten beschlossen, die Revolution in Frankreich niederzuwerfen und König Ludwig XVI. Aus den Armen der Liebe der Brüder in Frankreich zu befreien. Da fielen Bruder Kaiser Leopold, Nachfolger seines ganz plötzlich verstorbenen Bruders Joseph II., der als Bruder zu einem Freimaurerfeind geworden war, am 1.3.1792 und Bruder Gustav III. Von Schweden am 16.3.1792 durch freimaurerische Mörderhände. Die Mörder waren die Brüder Abt Martinowitz und Bruder Ankarström. Kaiser Leopold war scheußliches Gift gereicht worden. Die Büste des Mörders Bruder Ankarström wurde in den Logen in Paris neben die des Mörders Brutus aufgestellt. Der Mordplan gegen den Bruderkönig Friedrich Wilhelm II., den Zahnarzt Bruder Levesque mit 500.000 Livres ausführen sollte, misslang. Der König blieb von den drei Monarchen allein für die Durchführungen ihrer Absichten zurück. Dieser König von Preußen aber ließ sich vollständig freimaurerisch verstricken, obschon er die Gefahren der Freimaurerei erkannt hatte. Er wurde selbst Rosenkreuzer und geriet unter die Befehle der unsichtbaren Väter in so hohem Grade, dass Chronisten seiner Zeit schreiben, es wäre ein wahres Glück, dass der König gutmütig gewesen sei und die Befehle, die ihm maurerischerseits zur Vollstreckung anbefohlen waren, nicht ganz in aller Härte ausgeführt hätte. Es war ein preußisch-österreichisches Heer, das sich im Spätsommer 1792 auf Paris vorbewegte. König Friedrich Wilhelm II. War bei diesem Heere auch der Illuminatbruder Goethe.